Doch warum ist es überhaupt sinnvoll, die Gesellschaft gerechter denken zu wollen und sie gerechter zu machen? Wem nutzt es? Wir könnten ja auch einfach akzeptieren, dass wir die Arbeitslosen und ihr Leid brauchen. Wir könnten akzeptieren, dass arme Kinder weniger Chancen haben als Reiche. Viele Menschen fühlen sich ja anscheinend wohl im Kapitalismus, wie er ist. Warum sollte das Unglück der wenigen ein Anreiz sein, etwas zu ändern? Es gibt zwei miteinander zusammenhängende Gründe, die für eine Veränderung sprechen, für transformative Maßnahmen. Beide betreffen die Wertschätzung des demokratischen Systems, das wir haben, und den Wunsch, dass es uns noch eine Weile erhalten bleibt. Einerseits wird die Gesellschaft durch Ungleichheit auch unmoralischer und andererseits ängstlicher. Seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist die Ungleichheit weltweit gewachsen. In Deutschland, wie in anderen Ländern Europas, ist das unter den Bedingungen demokratischer Staatlichkeit passiert, also innerhalb eines Gemeinwesens, in dem alle Menschen die gleichen Rechte haben. Der Status eines Einzelnen, so hatte die CDU es ja nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt, solle auf der Leistung des Einzelnen beruhen. Neben den anderen Vorzügen der parlamentarischen Demokratie war der gerechte Leistungswettbewerb immer als ein zentrales Element der sozialen Marktwirtschaft angedacht gewesen.